Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo und dem Sawmaniac. Hallo. Heute geht es um Batman. Und zwar die Filme. Und zwar die Filme. Der erste Film, Batman hält die Welt in Atem. Aus genau. Aus der 66er-Serie. Genau. Also für die Puristen, wir sprechen nicht über die 40er-Jahre-Serials. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das lassen wir außen vor, genau. Ja, bei uns ist alles farbig. Bei uns ist alles farbig. Wir sind total bunt. Genau, wir sind bunt. Und deswegen 66 war ein bunter Film. Der war mega bunt. Also ich glaube, das ist der bunteste Batman, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der ist ja so bunt gewesen. Der ist ja. Also er ist, wenn man es so nimmt, der Film, der am getreuesten noch der Comic-Vorlage entspricht. Ja, aber nur zu dem Zeitpunkt. Knallige, poppige Farben. Ja. Over the top waren die Comics und der Film war es auch. Ja, mit der einzigen Ausnahme, dass sie halt nicht ins Weltall geflogen sind. So, das fehlte noch, weil ich glaube in den 60er Jahren, ich weiß nicht, wie es in den 70er Jahren, aber in den 60ern sind die Abenteuer des dunklen Ritters im Comic sehr, sehr intergalaktisch teilweise gewesen. Also da ist in halt... In den 50ern bis in die 60er rein. Ja. Ja, und dann die Serie und dann eben basiert auf der Serie Batman hält die Welt in Atem, genau. Der Film. Ich fand es halt auch einfach... Also es fängt allein an, man fängt halt an, den Film zu gucken. Ist das mit der Bombe nicht auch in der... Das ist auch ganz am Anfang von dem Film. Man soll gar nicht glauben, wie schwierig es ist, eine Bombe loszuwerden. Ja, der rennt da durch die Gegend. Man soll gar nicht, und überall kann sie nicht hinmachen, weil da kann er nicht hinwerfen. Da hat es genau. Opfer. Und dann hängt er an dieser Trittleiter vom Bat-Helikopter und ein Hai will ihn töten. Richtig. Aber man merkt, man sieht halt so schön, es ist halt ein Plastik-Knautsch-Hai. Er hat immerhin das Anti-Haifisch-Bat-Spray. Das Anti-Haifisch-Bat-Spray, was auch immer das ist. Neben dem Barracuda-Spray und den anderen. Was man allerdings sagen muss, was einfach wunderbar ist daran, wie du sagtest, er hat den Bat-Helikopter, er hat das Bat-Boot, das Bat-Mobil. Also die Ausstattung war da. Ja, der hat auch bestimmt Bat, weiß ich nicht, das Bat-Bat? Keine Ahnung. Der war jetzt schlecht, das ist egal. Ja. Das Bat-Bat. Also ich muss sagen, als Kind, ich habe das Ding geliebt, ne? Ja, ich auch. Wobei das bei mir natürlich mit etlicher Verzögerung gewesen ist, ne? Das lief irgendwie, also die Serie auch, die lief, ich glaube, morgens auf Sat.1 irgendwie. Irgendwie so war das. Und da habe ich mir das halt immer angeguckt. Und als Kind nimmt man sowas ja ernster, als man das jetzt als Erwachsener macht. Ja, und man schaut einfach anders hin. Ja, ja. Na, also ich fand Masters of the Universe auch gut. Na, und wenn man sich das heute anguckt, also das damalige Masters of the Universe, das ist halt herrlich naiv gewesen. Genau wie die Batman-Serie herrlich naiv war. So diese ganze Trivia, die halt später dazugekommen ist. Dass zum Beispiel der Pinguin der spätere Trainer von Rocky Balboa ist. Oder sich der Darsteller vom Joker seinen Schnäuzer nicht abrasieren wollte, weswegen man ihn weiß überschminkt hat. Das ist halt... Ja. Das darf man keinem Menschen erzählen. Ja, das ist super lustig. Ja, also man muss sagen, es war ein Riesenspaß. Ja. Ja, ja. Alle hatten Riesenspaß, die Schauspieler. Total. Ganzen Prominenten, die alle dabei sein wollten. Ja. Ja. Also, es ist ein lustiger Film. Ja, ja. Und es ist wirklich ein Dokument für die 60er Jahre. Absolut. Weil es eben so auch in den Comics so war. Das war ein Film, den hätte man schon drei, vier Jahre später, hätte man den Film so gar nicht mehr machen können. Ja, weil die Comics und das ganze Feel ist auch sich völlig anders. Komplett geändert hat. Das ist quasi von heute auf morgen, ist das quasi umgekippt oder umgeknickt wieder. Oder zurück auf das, wo Batman eigentlich herkommt. Es ist ein interessantes Zeitdokument. Ja. Und dann war ganz lange irgendwie nichts. Bald 20 Jahre, ne? Also war fast 20 Jahre lang Ruhe. Ich glaube, Batman hatte da auch so diesen Ruf als Klaumau-Charakter weg. Weil das hat vielleicht damals keine... Ich war nicht bewusst auf der... Also ich war später dann ab 77 schon auf der Welt, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass dann bis Ende der 80er Batman, das ist doch hier dieses dieses bekloppte, knatschbunte Zeug und so weiter. Nee, das wollen wir nicht. Das also bevor der 89er Batman tatsächlich gekommen ist, er hat ja, ich weiß nicht, wie viele Skriptentwürfe verschlissen. Das Interessante ist ja, dass wirklich nach Superman direkt die Idee da war. Wir machen Batman und die haben wirklich so ungefähr, ich sage jetzt mal, 10 Jahre Development Hell gemacht. Bis sie dann sozusagen den Ansatz gefunden haben, sollen wir das jetzt ernsthafter machen, weil es bei den Comics wieder ein bisschen düsterer schon wieder war. Ich hatte auch so da den Eindruck, also da haben definitiv die Comics den Wegbereiter gespielt. Also ich denke, was dann nachher den, ich wollte sagen, weil da hat man zuerst, hat man gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann hat man, und dann hat man gesehen, okay, Dark Knight Returns, Killing Joke. Ja. Da haben wir gesagt, das ist der Ansatz. Und das sieht man einfach. Das sieht man einfach wahnsinnig in dem ganzen, ich sag mal, in der Herangehensweise einfach. Ja, ja. Ja, weil noch, denke ich mal, Anfang der 80er Jahre jemanden wie Tim Burton zu holen, um diesen Film zu machen, da wäre kein Mensch auf eine Idee gekommen. Nee. Und da hat man gesagt, das ist, sag ich mal, was man da machen kann. Und großartig, ne? Muss man einfach sagen, großartiger. Wenn wir jetzt quasi die Transition zu 1989 schon geschafft. Ja. Für mich, ich habe die Star Wars Merchandise-Welle davor nicht miterlebt, bewusst. Also ich habe hin und wieder mal ein bisschen Spielzeug mitbekommen. Aber die 89er Merchandise-Welle, wo praktisch jeder mit diesem gelben Logo rumgelaufen ist und also du kamst an Batman 1989 nicht vorbei. Nein, keine absolut. Chance. Batmania. Ja. Batmania, ich sage jetzt mal, wir haben sie wahrscheinlich in Deutschland nur zu 30% des Umfangs mitgekriegt, wie sie jetzt, sage ich mal, durch England und die USA gelaufen ist. Ja, ja. Und da war sie selbst für deutsche Verhältnisse war sie riesig. Ja. Ja, doch. Ich war damals tatsächlich noch nicht an Bord, was das angeht. Vielleicht war ich noch ein bisschen zu jung, ich weiß es nicht. Mein erster Batman-Film kommt, ist erst der danach. So im Nachhinein ist das auch nicht mein Lieblings-Batman-Film. Ich fand so ein paar Sachen ein bisschen strange, so im Nachhinein, dass man Jack Nicholson als Joker macht. Das ist eigentlich eine Traumbesetzung. Aber absolut. Ihm dieses Grinsen quasi so ins Gesicht zu betonieren, fand ich jetzt weniger toll. Das fand ich halt irgendwie, das sah ein bisschen strange aus. Weil das mag vielleicht jetzt in der Rückschau so sein. In der Rückschau, ja. Ich weiß, zur damaligen Zeit, es hat keinen gestört. Ich meine, okay. man muss es so sehen, auch natürlich, Jack Nicholson sieht natürlich überhaupt nicht aus wie der Joker. Der Joker ist ein Strich in der Gegend, das ist ein Strich in der Landschaft, mit wahnsinnig schmalen Gesichtszügen, diesem ewig langen Kinn, hat er immer gehabt. Also das ist jetzt auch keine Erfindung irgendwie aus den letzten 20 Jahren. Der sah auch 1977 schon so aus. Wenn man sich Batman 1 anguckt, wie der Joker da anläuft, Batman 1 ist, glaube ich, das Debüt vom Joker. Mhm. Das war halt, der war im Prinzip eine Heuschrecke. Richtig, aber es war, wie gesagt, es hat da keinen gestört, einfach weil Jack Nicholson. Ja. Ja, und er passte in den Kontext. Ich meine, fiese Grinsen war natürlich auch sein Markenzeichen. Das fiese Grinsen war da, die bunten Klamotten waren da. Ja. Und es war natürlich der Vorteil für ihn sozusagen in dem Kontext war, es haben viel mehr Leute über Michael Keaton als Besetzung für Batman gesprochen, als jetzt über ihn als Joker. Ja, das habe ich damals so gar nicht mitbekommen, aber es war tatsächlich so. Also seit Beetlejuice Michael Keaton ist halt quasi die erste große Liebe von Tim Burton gewesen. Ja. Der hatte ja immer so seine Lieblingsschauspieler und später war es dann Johnny Depp. Wobei, ich grabe noch. Also irgendwo in den Batman-Filmen muss doch Johnny Depp drin vorkommen. Das kann nicht sein, dass es ein Tim Burton-Film ohne Johnny Depp gibt. Garantiert einer irgendwo als Henchman. Genau. bei den Clowns im nächsten irgendwo. Ja, nur so für einen halben Drehtag oder so. Ich meine, das ist ja das Interessante dabei. Es ist wirklich wieder genau die Gang aus Beetlejuice. Ne? Tim Burton macht den Film, Michael Keaton spielt die Hauptrolle. Ja. Danny Elfman macht den Soundtrack dazu. Übrigens, für mich bisher, heute wie damals, der beste Soundtrack. Also Batman und Batman Returns ist für mich absolut grandios. Also der Soundtrack ist einfach mein persönlicher Lieblings. Batman Theme von Danny Elfman, schon ganz groß. Einfach nur klasse. Ja. Und ein cooles Batmobil. Oh ja, Oh ja. Ja, das war ja generell, also das ganze Set-Design ist halt hammermäßig. Also das komplett Gotham City wirkt auf mich, also wirkt wie so eine antike, ja, wie so eine antike Statuenstadt irgendwie. Also das ist halt irgendwie larger than life. Auf der einen Seite futuristisch, aber auf der anderen Seite laufen die dann mit dem Trenchcoat rum und also das ist so eine Mischung aus 40er, 50er Jahre Mode gepaart, also auch diese uralten Fotokameras, die die dann haben. Also das ist ja kein Hightech, also die ganzen Reporter, also die haben ja die uralten Kameras. Ja, also das kann man sehen, ja. Also die haben wirklich die... Die haben noch Blitzbirnen drin, glaube ich. Genau, also die haben ja. die Kleidung kommt aus den 30er, 40er Jahren zum Großteil. Ja. Das Innendesign ist Art Deco. Ja, total. Dann von außen, ja, die Designer von Metropolis, also dem Fritz Lang Metropolis. Fritz Lang Metropolis, genau. Ja, das kann man sehen. Ja, und ja, aber dann, wir haben immer noch, obwohl die dann auch schon in dem Sinne anachronistische, die Autos sind dann noch 70er. Das ist wahr. Ja, das obwohl wir wahr. 89 haben, aber wenn man die Taxis guckt, das waren schon Taxis. Das modernste war der Batfighter, also der Batwing, den genau, der dann am genau. Schluss hatte. Und das Ganze eben dann noch gebaut auf einer Bühne in England. Wahnsinn. Ja, also das, ja, der fährt, die Bathöhle ist direkt in der Nähe von so einem britischen Wald. Ja, und das Batmobil ist auch an sich ein Batmobil, das hätte man sich wahrscheinlich in den 50ern so ausgedacht. Ja. Vom Design her. Obwohl dann natürlich wieder hypermodern, weil diese Schutzschildeinrichtung, die war ja, also ich weiß bis heute nicht, wie die das gemacht haben, weil Computermorphing gab es damals noch nicht. Nee. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss mir irgendwann mal Making-of, ich habe ja die Blu-Rays. Genau. Müsst du mal gucken, ob hier wie die das gemacht haben. Matte-Painting-Modell irgendwie drüber. Oder also Animatronics, ich habe keine Ahnung. Also sieht auf jeden Fall, sieht super aus. Ja. Ja, wo sich das Ding halt komplett in diesen Schutzschild reingesetzt hat, ja. Und dann kommt halt aus dem Rad kommt halt eine Bombe raus und jagt halt dieses Ace Chemicals Ding in die Luft. Ja. Das ist übrigens auch so eine Sache, wenn später die Leute sich tierisch aufgeregt haben. Das war, ich greife ein bisschen vor bei Batman wie Superman. Was? Der Batman tötet Leute. Das hat der Film Batman fast in jedem Film gemacht. Batman hat quasi so angefangen im Comic. Also im Comic sowieso. Im Comic bringt der. Also ich glaube, im ersten bringt er schon einen um oder lässt ihn quasi oder schubst ihn, glaube ich, durch eine Scheibe. Ja, da geht unheimlich viel. Ja, ja. Da geht unheimlich viel. Also auch dieses No-Kill. Auch mal mit der 45er ja. dazwischen, wenn es sein muss. Das ist nicht so das Problem. Ja. Also diese Abneigung gegen das Töten oder diese Abneigung gegen Waffen, die er halt später entwickelt, weil seine Eltern ja erschossen worden sind, das ist gar nicht mehr. Also das ist früher ganz am Anfang gar nicht gewesen. Das kam erst viel, viel später dazu. Ja. Aber interessant finde ich übrigens, ganz am Anfang spielt der Film ja so ein bisschen mit den Erwartungen der Zuschauer. Also man sieht halt eben ein Pärchen mit einem kleinen Jungen, das aus dem Kino kommt und dann werden die überfallen. Ja, und jeder denkt, ah klar, das sind die Waynes mit dem kleinen Bruce und der wird halt jetzt überfallen und wir sehen halt die Origin-Geschichte von Batman, aber nein, das sind, keine Ahnung wer es ist, also es ist einfach nur ein Random-Paar, das dann eben von Batman gerettet wird. Ja. Was ich halt sehr, sehr cool finde eigentlich, denn... Es ist eine super Idee, ja, weil auf der einen Seite wird direkt die Stimmung, die Situation sozusagen etabliert und es verschafft ihm einfach direkt einen super Auftritt. Auch ja? So dieses ich darf jetzt so zitieren, so, bitte töte mich nicht, ich werde dich nicht töten, ich möchte, dass du deinen Freunden von mir erzählst. Wer bist du? Ich bin Batman. Genau. Das ist halt... Ja, also da wird allein schon so eine super Szene generiert, wo man sagt, okay, kannst du direkt einen Trailer packen. Ja, ja. Perfekt. Das ist halt einfach... Ja, ja. Klasse. Ja. Und ja, es fängt halt super an. Also es ist halt irgendwie... Ja, und dann am Schluss, das hat ja schon so eine historische Dimension. Nachdem halt dann dieser Kampf auf der höchsten Kathedrale des Kathedrale heißt das. Ja. Auf der höchsten Kathedrale des Universums, weil die war ja, ich weiß nicht, die war ja irgendwie so höher als die Burj Khalifa. Also das ist ja irgendwie. Ja, aber das waren die anderen Gebäude ja auch. Das musste ja. Ja, das allerdings war. Und wie er dann da runtergefallen ist und dann liegt er halt da und dann diese Lache, ich habe die bis heute noch im Kopf. Ja. Ne? Also dieses Grinsen von Jack Nicholson, du siehst aber die Augen starren ins Nichts, er ist tot, du hörst ihn aber lachen. Und dann, ja, wie liest Commissioner Gordon ja diesen Brief vor? Ja, wenn ihr, ne, sowieso, dann ruft mich, wie sollen wir ihn rufen? Er hat uns ein Signal gesandt, ne? Und dann als Flaggscheinwerfer, Batman-Logo. Geil. Ja. Das, so, die Szene, das ist so schön, das ist später sogar dann nochmal zitiert worden. Ja, ja, ja. Ja, weil das Bad-Signal muss sein. Das Bad-Signal ist einfach nur klasse. Auch wenn es physikalisch nicht funktioniert. Nein, ich meine, dass Batman im Batplane sich Zeit nimmt, so vor den Mond zu fliegen, dass man einmal das Emblem hat. Ja, natürlich. Er kann das. Das macht auch nur Batman. Ich fand das klasse. War auf dem Cover vom Soundtrack. Oh, okay, war das da so drauf? War, glaube ich, drauf. Cool. Gab ja zwei, das hat mich damals immer so irritiert, weil es gab den Soundtrack, das war die Musik von Danny Elfman. Ja, es gab den. Und dann dieses Musik-inspired by. Ja, das habe ich gehasst. Und das war dann Prince. Ja, weil du wolltest halt, eigentlich will man, also ich wollte dann immer die Musik aus dem Film haben, also die orchestrale Musik, habe aber dann die Musik-inspired by. Wobei man sagen muss, die Prince-Musik war auch nicht schlecht. Ne? Also vor allem dieses Video, ich habe vergessen, wie das nochmal heißt. Also dieses Video zum The Bat Dance oder so ähnlich hieß das, wo Prince praktisch als Two-Face auftritt. Ja. Einfach nur geil. Ja. Also, ja. Halt. Ja, aber das kann man sich richtig gut vorstellen, wenn man sich Tim Burton anschaut und Prince steht daneben. Da sagt man, ja. Ja, passt. Passt. Passt. Ja. Ich wüsste auch jetzt nicht, auf welches Comic sich das. Im Grunde ja nicht. Also ich meine, das ganz große Ding war, wo sich viele zum Beispiel ja drauf immer noch, das fand ich auch interessant. Das hat viele damals gar nicht so sehr interessiert, aber das ist dann heute so ein Thema. Also der Joker ist der Mörder von Batmans Eltern. Ja, das ist, würde man heute, wäre das wahrscheinlich, also erstens, dass man ihn einfach mal eben so Jack Napier nennt. Ja. Aber wie war das? Napier, das ist irgendeine Anspielung auf irgendjemanden, ich weiß es aber nicht mehr. Dieses Napier ist eine Anspielung. Ich habe es gerade nicht präsent. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, ja. Und dass er halt eben die Eltern von Bruce Wayne ermordet hat, was, nein. Also es gab immer wieder mal die Identität, die Identität des Jokers gibt es nicht. Ne? Der Joker hat keine Identität, auch in aktuellen Storys gibt es keine Identität. Also es gab dieses Drei-Joker-Comic, ne? Spoiler, falls das jemand noch lesen möchte, dann sollte er jetzt die nächsten paar Sekunden, zwei Minuten oder so lange rede ich nicht, überspringen. Da kommt eben am Ende raus, dass Batman die Identität des wahren Jokers nach der ersten Woche des Auftretens rausgefunden hat. Aber es spielt für ihn keine Rolle. Also der Leser erfährt es nicht. Und das ist halt der Status quo in den Comics immer gewesen, aber die Filme machen öfters schon mal, Ja gut, ich meine, was man sehen kann, wo es die Parallelen gibt, ist aus Killing Joke. Dass der Joker, wo er ist noch nicht der Joker, aber er fällt die Acme-Fabrik. Genau, fällt halt in dieses Säurefass rein und so, genau. Das hat man da aufgenommen. Ja. Und dann gibt es so eine kleine Referenz, da kann man sehen, was gerade sozusagen in den Köpfen auch der Autoren gerade eben dann wichtig war von den Comics her, Corto Maltese. Genau, das wollte ich noch sagen, Corto Maltese kommt vor. Das Vicky Vale, das ist ja auch eine Figur, die zum Beispiel auch in den 80ern sehr, sehr dauernd, präsent war. Dauernd. Ja, als Freundin von Bruce Wayne, ja. Vicky Vale. Dass sie eben diese Corto Maltese-Story gemacht hat. Bei Corto Maltese war im Prinzip das Kuba, glaube ich, das... Das ist das DC-Universum. Das ist das Kuba von Dark Knight Returns. Genau. Das eben, wo die Blockkonfrontation stattfindet. Ja, wo dann im Comic die Atombombe da hochgeht. Genau, diese Sätze sind, wenn sich der Präsident meldet und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, ja, die Russen geben Corto Maltese oder die Sowjets geben Corto Maltese auf. Die schlechte Nachricht ist... Sie sind schlechte Verlierer, weil sie haben. Und dann sieht man nächste Szene, schwarze Atomrakete mit einem roten Stern drauf und Superman, ja, der das dann aufhalten soll. Ja, ja. Aber das ist die Corto Maltese Story, das ist die Referenz zu Dark Knight Returns. Genau. Aber ansonsten, das war natürlich auch so, das sieht man wie bei Superman, jetzt auch in dem Batman, das war noch die Ära, man fing an, das Ausgangsmaterial schon ein bisschen ernster zu nehmen, nur die Storys nicht. Das ist allerdings. Also nach dem Motto, ja, wir machen kein Camp Camp Batman mehr. Ja, also ja, Batman, wir können das schon düster machen oder so. Ja, aber Leute, eure Stories, das sind ja immer noch Comics. Ja? Also so weit. Da tatsächlich noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Also so weit, wie man dann später oder heute ist, da war man da noch nicht. Ja. Deswegen hat das häufig auch so lange gedauert, weil man hat sich eine Story ausgedacht, weil man einfach mal so 50 Jahre Batman Comic-Historie, ja gut, die brauchen wir nicht zu lesen großartig. Ja, ja wobei, also generell was so Seitenanspielungen und so weiter, finde ich ja noch und nöcher. Also man hat ganz am Anfang, wo dieser Reporter in den, ich weiß gar nicht, wie diese Gotham Gazette oder ist das, glaube ich, gewesen? Irgendwie sowas. Für die er arbeitet. Da kommt ja diese Originalzeichnung von Bob Kane, dieser Fledermausmann. Ja. War das Man-Bat eigentlich? Oder ich weiß gar nicht, wen er da gezeichnet hat. Auf jeden Fall war es eine Bob-Kane-Zeichnung. Es war eine Zeichnung von Bob Kane. Haben, Sie, die, haben Sie diesen Mann gesehen? Haben, ne? Sie diesen Mann gesehen, eine Fledermaus im Anzug? Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also das war so ein Seitenhieb. Auch, aber das wird einem, glaube ich, nur dann klar, wenn man tatsächlich ein paar Figuren mit Namen kennt. Muss man jetzt kein Mega-Fan für sein, aber Arthur Dent? Harvey Dent. Lando Calrissian ist Harvey Dent. Ja, Arthur Dent ist per Anhalter durch die Galaxie. Ja, aber völlig, Lando Calrissian. Harvey Dent ist Billy Dee Williams. Und sie wollten tatsächlich Harvey Dent irgendwann zu... Weil den lässt man ja nicht auftauchen, ohne dann später zu Two-Face werden zu lassen. Ja, genau. Genau. Ist ja nicht mehr dazu gekommen, aber man merkt halt wirklich, wie sie schon anfangen, Sachen einzubauen, die sie dann später eventuell noch verwenden. Ja, ja. Ja. Das kann man sehen. Das sieht man ganz deutlich bei den Sachen. Da sind viele schon mal so ein bisschen, dass man sagt, ja, wir könnten dies machen, vielleicht könnten wir mal das machen. Ja, schon. Doch. Man hat das dann nachher nicht gemacht, das ist das Interessante, weil wenn man gesagt hat, okay, Tim Burton hat diesen zweiten Film nie gemacht, deswegen... Dritten. Den zweiten hat er ja gemacht. Ja, aber... Achso, den, wo Harvey Dent hat dann... Sozusagen, er hat ja einen zweiten gemacht, aber Harvey Dent kam nicht mehr vor. Ich hab's heute mit dem Falschreden, das ist halt irgendwie... egal, ich stehe zu meinen Fehlern. Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, ich find den Film bis heute... richtig stark. Wobei ich teilweise beim Joker-Schabernack in der Mitte ist es mir teilweise ein bisschen zu Slapstick-mäßig geworden. Also wo der Joker da quasi, weil das war schon sehr 80er, wo die da mit dem Ghetto-Blaster durch dieses Museum durchgehen und alle möglichen Sachen bunt machen, vor allem weil es da Anschlussfehler gab und so weiter. Das war nicht so mein Lieblingsteil davon. Zwischendrin braucht er ein bisschen. Ja. Er hängt zwischendrin ein bisschen durch. Ja. Was ich zum Beispiel auch das würde man vielleicht heute, erkennt man das gar nicht mehr so, aber wenn man jetzt guckt, das war 89 und die Szene, dass sie also diesen Umzug haben und zum Beispiel, was das Publikum damals zum Beispiel direkt erkannt hat, zum Beispiel, ist wie, wir müssen die Parade absagen, wir sind pleite. Ja. Also die öffentliche Verwaltung, die durch die Reaganomics zum Beispiel ruiniert worden ist. Das heißt, die Mächtigen haben sehr, sehr viel Geld, die Konzerne haben sehr, sehr viel Geld, aber die öffentliche Hand hat kein Geld und deswegen müssen wir die Parade absagen. Ist überhaupt kein Problem, dann kommt der Joker und wirft mit Geld um sich. Ja, die Leute fangen an, sich nach dem Geld zu bücken. Der Reporter sagt, film das, ja, Gotham's Gear. mit Leuten, die nach Geld fischen. Also quasi wie Wall Street, die Wall Street Yuppies, die überall Geld sehen. Ja. Das war schon so als so kleiner Seitenhieb, das bauen wir einfach mal so ein. Da kann es auch keiner böse sein, weil so genau sagen wir das ja gar nicht, was wir meinen. Aber im Kontext von 89 merkt man das natürlich. Ja? Reaganomics, die Wirtschaft unter Ronald Reagan. Genau. Ja, da musste ich, beim, als du das erste Mal gesagt hast, auch kurz überlegen. Genau. Deswegen, also ja. diese Art der Steuerentlastungen. Genau. In den 80ern, die im Grunde genommen dazu geführt haben, dass sehr viel von unten nach oben umverteilt worden ist. Und dann eben ja, zum Beispiel... Trickle-Down Economics. Genau. Wir wollten ja nicht Politik machen. Also. Wollten wir nicht, aber du kannst zum Beispiel sehen, schon noch ein paar Jahre später, wenn du dir zum Beispiel die Sachen anguckst, wie Terminator 2, dass da über der ganze Dreck in L.A. rumliegt. Ja, ja. Dann braucht ja. die nicht dekorieren. Das war tatsächlich. Ja. Ja, genau wie Paul Verhoeven brauchte nicht großartig zu suchen. Das sah tatsächlich so aus. Ne? Aber egal. Okay. Der Abschweif-Podcast wieder. Genau, aber wir kehren zurück zu Batman. Ja, und wir gehen eine Folge weiter, würde ich sagen. Ja. Weil, ja, machen wir eine weiter. Fangen wir, also mit dem Film, der mich wirklich zum Batman-Fan gemacht hat. Also ich bin damals, 91 glaube ich, war ich im Kino. War, glaube ich, zweimal im Kino in dem Film und der hat mich halt weggehauen. Vor allem, ich finde halt zusammen mit diesem Danny Elfman-Soundtrack, also es war auch mein erster Batman-Film im Kino tatsächlich, weil ich den ersten quasi verpasst hatte. Danny Elfman, dieser Soundtrack und dann diese Origin-Geschichte, die aber ohne Sprache erzählt wird. Ja. Da sagt ja kein Mensch irgendwas, aber die ist halt einfach nur geil erzählt. Ja. Das, ne, und dass er halt, ne, ungewolltes Kind und so weiter, und dann wird er halt wirklich, ja, er wird halt in den Fluss geschmissen. Also, und dann, ja gut, ich will jetzt nicht Moses sagen, aber im Prinzip, also er wird halt in einem Weidenkorb in den Fluss geworfen, wird aber dann von Pinguinen aufgezogen und also es ist halt schon sehr, sehr. Ja, in einem verlassenen. Ja, der ist komplett over. So. Ja, ja. Ne? Also die haben den Zoo dicht gemacht, aber ja. Die Tiere vergessen irgendwie. Das ist generell, also es ist halt alles irgendwie, spielt alles nicht wirklich, also beide Filme, ja. Die spielen nicht wirklich in der Realität. Nee. Aber ich meine, ist halt Tim Burton, richtig, ne? Ja. Also so mit Tieren in der Kanalisation, da hatte man das so in der Ära, ne? Ja, ja, ich meine, das kennst du ja, also wer kennt's denn nicht? Also kennst du nicht die berühmten Pinguine in der Kanalisation von New York? Ich kenne nur die Schildkröten. Die Schildkröten, ja, da gab es, glaube ich, ein paar. Ne? Und die Krokodile? Die Krokodile, genau. Ja. Aber klar, muss man sagen, Danny DeVito. Ja, riesig, einfach nur riesig groß, ja. In dem Film. Und was war ich verknallt in Michelle Pfeiffer damals? Alter Schwede. Ja, ja. Also nichts gegen Kim Basinger, aber Michelle Pfeiffer war dann noch eine Nummer. Ja, vor allem das Interessante ist, dass der Film, der etabliert ja quasi für den Rest der Reihe, also wenn wir jetzt noch sagen, noch zwei Filme weiter, und dann, der etabliert ja dieses Konzept dann für diese, ich sag jetzt mal, moderne Reihe, die mit 89 begonnen hat, dass es immer zwei Gegenspieler gibt. Ja, ja. Was in dem Film noch gut war. Ja. Ne, also ja. Das war halt wirklich... Aber das war so gut, dass man hinterher geglaubt hat, man müsste das jetzt immer machen. Ja, und... Machen wir. Na, der Schmerz kommt noch. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, vor allem war auch so kleine Dinge. Ne? Also wenn ich bedenke, zum Beispiel diese Szene, wenn Michelle Pfeiffers Apartment. Ja, ja. Und dann kommt sie zurück und die hat dieses dieses Hello there. Das fand ich einfach nur geil. Die hat dieses Schild, dieses Leuchtschild Hello there. Und dann schlägt sie rein, da steht der Hell here. Ja, aber so nebenbei, ne? Zweimal zack, zack und dann hell hier. Ja, oder wenn sie so nach Hause kommt, so Schatz, wie war dein Tag? Ach nee, ich bin ja gar nicht verheiratet. Genau. Wie dumm von mir. Ja, wie dumm von mir. Also muss ich sagen, ich meine, ich muss sagen, Christopher Walken passte da so wunderbar rein in diese... Ich finde es halt lustig, dass der ausgerechnet Max Schreck heißen musste, ne? Also das war ja eine Anspielung auf diese... Von wem war nochmal? Max Schreck war doch... Ist das nicht The Man Who Laughs? Ich glaube, das war der Mann, der lacht, ne? Also Anfang der 30er, der Mann, der lacht, das war ja. Also Max Schreck. Was dann ja viele sagen, auch wenn er es nie wirklich zugegeben hat, so nicht so 100%. Die Inspiration für den Joker natürlich. Ja, ja, komplett. Ja. Also würde mich wundern, wenn es, weil es gibt mittlerweile auch The Batman Who Laughs, aber hat er ja nie zugegeben, aber ja. Also muss ich wirklich sagen, war super gemacht, komplett im gleichen Ton wie der erste. Ja. Das Interessante war, dass, und ich glaube, das ist das, was die Sache eigentlich unterscheidet. Batmans Rückkehr ist eigentlich, ja, ich sag mal, ist der bessere Film von den beiden. Es gibt die knalligere Action vor allen Dingen. Ja. Also man hat halt ganz am Anfang diese Sache, wo dieser wahnsinnig gewordene Zirkus, ich meine, man kennt es ja, ne? Also wir haben ja auch heutzutage wahnsinnige Probleme mit wahnsinnig gewordenen Zirkusleuten, die halt irgendwie Leute... Clowns sind gruselig. Clowns sind gruselig, okay, insane, so Horror-Clowns, ja. Aber das waren halt irgendwie Zirkusleute, die halt irre geworden sind. Ja. Es wirkt auch teilweise, wenn man die beiden Filme hintereinander guckt, als ob das die ehemalige Joker-Gang wäre, ja, die halt jetzt führerlos ja, Amok gelaufen ist. Ne? Und es ist ja ein Weihnachtsfilm. Das ist ein totaler Weihnachtsfilm. Das ist ja auch der Witz dabei. Das ist so diese typische Tim Burton-Nummer, dass man so Sachen nimmt wie, ne, wir haben Weihnachten, ja, und da machen wir sozusagen gruselige Weihnachten. Oder so Zirkus und Jahrmarkt, also Sachen, die eigentlich ursprünglich gedacht sind, um Kindern Freude zu machen. Ja. Und dann machen wir diese schwarzen Spiralen und dann ist das alles total creepy und gruselig und wird halt total unangenehm. Das kann sehr, sehr gut. Oder wir entführen die Kinder und weil Weihnachten, sagt man immer, ist für Kinder, aber wir entführen die Kinder und wenn ihr sie wiedersehen wollt. Man hat ja sogar die Weihnachtsbaum-Erleuchtung. Also Erleuchtung. Und die ist ja schon zynisch. Ne? Das ist also quasi diese Eisprinzessin oder was sie da war, diese Starlet, was sie da hatten, die zu blöd war. Ich drücke auf den Knopf und dann geht der Baum an. Nee, Moment mal, warte und guck auf den Zettel. Ja. Nee, erst geht der Baum an oder nee, also die ist noch zu blöd, auf den Knopf zu drücken. Ja, ja. Und diese Ironie, dass die halt eben quasi von Batman auf den, also wird ja nicht wirklich, aber so ist das halt. Ja. Von Batman auf diesen Knopf drauf geschmissen wird und dann kommen überall Fledermäuse raus. Oder dass er dreht das Batmobil und den einen steckt er in Brand durch die Turbine und sowas. Also oder dieses Ding, wo dieser ganz, ganz große Stämmige ist, schlag mal zu, ja, haut zu, passiert nichts. Und dann richtig fieses Grinsen von Batman, der guckt runter und hat die Bombe, die er dem anderen vorher geklaut hat, im Gürtel stecken. Ja. Und ja, dann wird er halt in den Gulli geschmissen und dann fliegt er halt in die Luft. Ja. Ich finde das insofern interessant, weil, wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht, Batmans Rückkehr ist eigentlich der bessere der beiden Filme. Es ist aber ein Fantasy-Film. Aber was es 91 einfach nicht gab, war Batmania. Ja, komisch, ne? Ja. Also bei mir schon, aber jetzt nicht. Aber ich sag mal, Batman 89 war ein Ereignis. Ja. Wirklich so. Und 91 war ein Film. Ja. Ist eigentlich, nach meiner Meinung, ist von den beiden Tim Burton eigentlich der bessere Film. Ja. Also für mich von der ganzen, also von läuft den alten beides auf hohem Niveau, aber ist auf ist der beste, der bessere. Aber Batmania gab es nicht. Man hat es versucht, man hat gesehen, es gab dann immer noch das typische Merchandising dazu. Aber das war ein Film. Das andere war ein Ereignis. Vielleicht war zu viel zwischendurch passiert, ich weiß es nicht. So. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, der Punkt war. Kann sein. Ich glaube, es war einfach so, dass viele Ewigkeiten auf diesen Batman-Film gewartet hatten. Als er dann kam, waren die Erwartungen zu hoch. Nee, aber das war dann erfüllt. Wenn du jetzt sagst, wir hatten noch nie wirklich diesen Film, und dann... auf den ersten, okay. Und dann hat man gesagt, so, aber hatten wir jetzt. Dann gab es jetzt nicht mehr den Grund für diesen Mega-Hype, weil das war sozusagen nicht dieser Novitäten-Effekt, sondern, ja klar, ihr macht Batman 2, weil Batman 1 hat dermaßen abgeräumt, auch finanziell. Ja, da kommt auch schon mal die Polizei. Genau. Aber sie kriegen Batman nicht. Sie kriegen Batman nicht. Niemand kriegt Batman. Nicht mal Batman kriegt Batman. Batman kriegt Batman. Catwoman kriegt Batman nicht. Also, weil er hat ja seine erste Freundin. Also, es musste ja wieder eine Romanze eingebaut werden. Also, sein Love Interest war ja in den Comics tatsächlich auch Vicky Vale immer. Selina Kyle ist quasi das Dauer-Love Interest von Batman. Bis heute, glaube ich, sogar. Haben die nicht sogar... Waren die nicht sogar verheiratet irgendwann? Ich weiß es gar nicht mehr. Er hat ihren Antrag gemacht, sie hat Ja gesagt und dann hat sie die Hochzeit wieder abgesagt. Wie sich das gehört, natürlich. Ja, ja. Logisch. Riesen-Story-Arc, die 2 Jahre darauf hingearbeitet und dann am Ende, nö. Jo, das war jetzt doof. Ja, ja. Aber, das kann man sehen, das Interessante dabei ist... Kein White Wedding-Album für genau, Batman. Aber das Interessante ist, und das kann man natürlich wieder sehen, ganz am Ende lässt man Catwoman dann doch nochmal auftauchen, Weil die Tür müssen wir natürlich offen halten. Ja, das war halt, es ist halt generell, also die ist ja, da wo die da runtergeflogen ist, weil das, also gerade im Kino, das kam ja ultra brutal, wie die da durch die ganzen Jalousien durch, also ja. Eigentlich müsste die Mause tot sein. Und dann kam halt das, was die Filmemacher immer schon mal ganz gerne machen, irgendwie so einen mystischen, magischen Aspekt bei Catwoman reinbringen. Ja. Dass die im Prinzip durch Katzen wiederbelebt wird, was aber auch sehr, sehr strange war. Ich wusste gar nicht, dass Katzen das können. aber wahrscheinlich nur bei Catwoman. Nur bei Tim Burton. Nur bei Tim Burton, genau. Und dann ist sie halt eben, sie lebt halt wieder, aber von die Reaktion von Max Schreck, ne? Also Selina, ja, das ist mein Name, nutze sie nicht ab, sonst muss ich mir einen neuen besorgen. Das genau, war halt irgendwie. Genau. Die hat ja vorher, war sie ja die totale graue Maus. Ja. Ne? Die ja, als von Batman gerettet worden ist, überhaupt nicht zu Wort kommen kann. So, wenn sie nicht wollen und dann, jetzt ist er dann weg. So, ja. Aber später. Ja, und das ist das Schöne an der Art, wie das gespielt ist. Ne? Also, jeder weiß. Einfach nur klasse. Ja. Und auch diese mit dem Vogel im Mund. Also, ja. Ja. Ja, sie bedrohen sich gegenseitig, die Tierchen. Ne? Also die. Genau. Ja, aber wie gesagt. Aber auch diese, also, weil es ist halt so schön ineinander verflochten. Ne? Also auf der einen Seite ist halt, also es wird halt Catwoman nebenbei erzählt und dann hat man halt diese Cobblepot-Geschichte, der halt dann wirklich kurz davor stand, Bürgermeister zu werden. Also hätte Batman da nicht dieses Ding ausgegraben. Ja, du musst doch zugeben, dass ich auf dieser Stadt wie auf einer Teufelsharfe gespielt habe, ja. Und so weiter. Was mich persönlich dann wieder, das sind so Anschlussfehler, weil er hat es ja eigentlich gebrüllt. Mhm. Also er hat es ja gesagt, in dem Moment, wo Batman halt, also der Joker hat, der Pinguin hat ja dieses Mini-Batmobil und da hatte er das Batmobil und er hat das ja richtig gerufen, aber später auf der Aufnahme hat er es dann ganz ruhig gesagt. Ja gut. Sowas mag ich nicht so gern. Ja. Aber alles in allem was. Ich habe nicht ganz verstanden, was der Sinn von diesem Mega-Kondensator sein sollte. Also er wollte irgendwie die Energie speichern und dann für sich behalten, um dann später teuer zu verkaufen? Oder was hatte der davor? Ja, das war ja auch dieser Mega-Plan im Grunde genommen. Also es war Evil Corporation, klar, aber... Genau. Also er hat irgendwie mehr Energie verbraucht, als er irgendwie produziert hat oder irgend sowas. Also... Nee, er hat das den Leuten so verkauft, dass es halt das große Energiewunder ist, ne, dass sie dadurch mehr Energie kriegen. Aber letzten Endes war es eigentlich ein riesengroßer Energiespeicher, den er gebraucht hat. Genau. Also er hat also eigentlich Energie abgezogen und für sich selber gespeichert. Wofür? Fragezeichen. Ja. Auf jeden Fall ist ein Mega-Scam, weil er dann den Investoren dafür die Kohle abgenommen hat und so weiter. Ja. Und ich fand es halt auch lustig, also diese Kanalisationssache, dann kommt halt der... wenn es diese Unterlagen, oder was ist mit hier Zertifikaten, dass ihnen die Hälfte aller Bruchboden hier in Gotham gehört, wenn es diese Dokumente gäbe, was kein Schuldeingeständnis ist, dann hätte ich sie längst geschreddert. Oh ja, natürlich, so ein bisschen Geduld und viel Klebstoff. So. Also ja, der Pinguin hat halt alles aus dem Müll wieder ausgefischt. Ja, ne? Ach, was macht eigentlich ihr Partner? Hallo, ich bin seine Hand, willst du noch ein paar andere? Ja. Ja. Ein bisschen giftige Substanz, wir haben einen ganzen Pool davon dahinten. Also ja, das ist der, klar. Alles, was der halt in den Müll runtergekippt hat, hat der ausgegraben. Ja, ich glaube, er sagt das sogar irgendwie. Ne? Also ich schmeiße es weg und ich heb's auf. Oder und ich heb's auf, das ist halt... Genau, ja. Er war in gewisser Weise sozusagen die Rache des kleinen Mannes. Ja. Da kam ja die Attraktivität her. Ja. Dieses, ich bin da als Kind ausgesetzt worden und ich bin da quasi der von unten nach oben. Das ist quasi diese amerikanische Erfolgsstory. Das ist Underdog. Der Underdog, genau. Obwohl er eigentlich nicht der Underdog ist. Das ist halt, also erstens, die Amerikaner lieben halt Gefallene. Ja. Ne? Also es war ja der aufgrund seiner Art, seiner anderen Art oder seiner unnormalen körperlichen irgendwas verstoßen wird. Und dann quasi aus diesen höheren Kreisen verstoßen wird. Und dann arbeitet er sich halt wieder hoch. Und das ist halt der amerikanische Traum par excellence. Ja. Ultra, ultra gefährlich auch und ultra intelligent auch. Also das war ja kein... Also wenn man zum Beispiel jetzt Danny DeVito's Pinguin mit dem Pinguin aus der 66er-Serie vergleicht, Das sind ja also allein von der Intelligenz. Also da fängt es schon an, dass der Pinguin, auch wenn der später seine Armee von Pinguinen hat, was übrigens eine sehr interessante Sache war, die waren ja teilweise echt, aber ganz, ganz viele waren Animatronics. Ja. Wir sind ja immer noch Pre-CGI-Zeit. Ja. Und das ist halt Irrsinn, was die da aufgefahren haben. Aber so ein bisschen die Transition ist, ich rede schon wieder Englisch, ne? Der Übergang von dem Superschurken-Pinguin, ne, der halt wirklich dann seine all möglichen Regenschirme hat und so weiter und am Ende zum falschen Regenschirm greift, hin zum Gangsterboss. Ja. Weil heute ist der Pinguin ist kein Superschurke mehr, das ist ein Gangsterboss. Ja. Ja, genau. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, ich persönlich finde es schade, dass es keinen dritten gab. Ja, warum, weiß ich gar nicht. Also ich habe irgendwann mal eine Begründung, also der eine durfte nicht mehr mitmachen und dann wollte der andere auch nicht mehr. Ich weiß aber nicht, wer es jetzt gewesen hat. Also sie wollten, glaube ich, Keaton nicht mehr, dann wollte Burton nicht oder wollten sie Burton nicht und Keaton wollte nicht mehr. Eins von beiden war es, aber ich weiß nicht mehr, wie rum. Ja, was Interessante, ja, also ich meine, Michael Keaton, glaube ich, wollte auch nicht mehr, wollte nicht das dritte Mal Batman spielen, weil Tim Burton ist ja auch für den nächsten Film, bei den übernächsten bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest bei dem anderen. Beim nächsten sollte er drin sein. Ja, aber da ist er auf jeden Fall auch, sowieso als Produzent ist er ja sogar noch mit dabei. War er noch? Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ja. Ja. Also eine Kritik, die ich damals gehört habe, war von Michael Keaton hat einfach, ja, ich bin ja nur Staffage als Batman. Ich bin eigentlich der große Held, die titelgebende Figur und ja, das ganze Theater und den ganzen Spaß haben mehr oder weniger die anderen. Was absolut so ist. Was absolut so ist, das, ich meine, das ist ja sozusagen nicht nur in Hollywood, sondern insgesamt die Bösen zu spielen, macht immer den größten Spaß. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich sag mal, sowas ähnliches hat man Reporter mal Roger Moore vorgeworfen. So ein bisschen. Bei James Bond oder was? Bei James Bond, so nach dem Motto, er wird ja da nur so quasi im Anzug gut aussehend. Ja, aber woran sich die Leute erinnern würden, wären die Frauen und die Schurken. Und er hat ja, dann darauf. Er hat, ja alle, na, egal. Und er hat dann darauf auf der einen Seite, ja, genau, so ein bisschen, ne? Ja. Auf der einen Seite mit den Frauen, das ist jetzt nicht so das Problem. Er hat das dann sozusagen nur damit erwidert, mal, dass er sagte, naja, der große Vorteil ist, ich kann auch noch den nächsten machen, ne? Weil die Schurken am Ende alle ins Gras beißen. Das finde ich übrigens an diesem Batman-Run so schade. Mhm. Weil, ja, ich bin einfach jemand, der halt, ich mag so diese, ich mag es nicht, wenn Schurken so weggehauen werden. Verstehst du? Das, ja. So. Kann ich verstehen. Ich meine, da, ja, klar, ne? So nach dem Motto, Joker tot. Ja, Joker, Pinguin tot. Catwoman, letzten Endes auch tot, weil die haben wir nie wieder gesehen, aber. Zumindest ein bisschen noch die Tür auf, aber ja. Das haben sie, das ist ja in den interessanterweise in den Batman-Filmen, ja. Hm. Ja, da hatten die wirklich nichts mit zu tun. Ich meine, Superman, ja, gerade bei Superman landen sie im Knast. Ja, aber gerade bei beim Batman Joker Batman immer auf dem Friedhof, ne? Was eigentlich schade ist, aber das hat man, glaube ich, heute hat man das eher verstanden. Weil gerade diese Tragik an der Geschichte, das hat man ja bei Killing Joke damals gehabt, das ist ja diese Sache, dass Batman. Das ist ja die Herausforderung des Jokers immer. Ja, bring mich um. Komm, kill mich. Mach mich kalt. Ja, du willst es doch eigentlich. Ja, vor allem, weil er kommt ja immer wieder raus. Er bricht immer wieder aus. Und der Joker ist ja im Prinzip die Comicfigur, die den meisten Schaden anrichtet. Ne? Der hat also Jason Todd weggeballert. Dann hat er, oder in die Luft gejagt war es, glaube ich. Er hat ihn eigentlich totgeschlagen. Er hat erst totgeschlagen, aber dann ist er ja durch mit die Bombe. Die Bombe ist es ja dann gewesen. Und eigentlich waren es die Laser. Ja, eigentlich waren es die Leser. Genau, das war ja die berühmte Abstimmung, wo man anrufen konnte. Genau. Und der eine zu Daniel Neal sagt, du bist der Typ, der Batman getötet hat. Genau. Und der sagt, ich war es nicht, es waren die Leser. Dann hat er Batgirl, Barbara Gordon, hat er halt in den Rollstuhl geschossen. Dann hat er Sarah Essen gekillt. Ja. Also so richtig damaged. Nachdem er Jim Gordon nicht irre machen konnte. Stimmt, genau. Das war ja auch noch gleich der eigentliche Plan hinter dem anderen. Ja, das war ja auch noch Killing Joke, genau. Genau. Genau. Und also diese Tragik ist ja eigentlich, dass trotz dieser ganzen Sache der Joker halt immer nur, ja, dann kommt er halt nach Arkham Asylum, irgendwann wird er wieder ausbrechen. Das ist halt die endlos Gewaltspirale. Ja, genau. Die sie nicht durchbrechen können, die im Prinzip für den kompletten, stellvertretend auch für den kompletten Kampf von Batman gegen das Verbrechen ist. Es ist halt so schade, dass sie das in den Filmen, also zumindest in den alten Filmen, so nicht gemacht haben. Es ist vor allem deshalb bezeichnend, weil normalerweise Hollywood, weil die Studios natürlich gucken, dass das alles franchise-fähig ist. Ja. Dass die Studios damals nicht drauf geguckt haben, gesagt haben, ey, nö. Wir haben nicht dran geglaubt. Na, ich glaube, es spielte nicht so sehr die Rolle. Ich glaube, es spielte nicht so die Rolle, weil man gesagt hat, okay, komm, der hat so und so viel super Schurken, da können wir 10 Filme machen, so ungefähr. Weil normalerweise würdest du ja auch hingehen und würdest nicht einfach jetzt in Massen Batman-Gegner unterbringen. Ne? Normalerweise also, nicht, nein. Ne, so nach dem Motto, ja, wir haben 7, 8 aus der Rogues Gallery, die haben wir mal durch 4 Filme einfach mal durch. Wird man normalerweise nicht unbedingt tun. Ja, werden wir später sehen. Ja, man kann es machen, wenn man jetzt gar nicht darauf aus ist, dass das Ganze franchisefähig ist. Ich glaube, man hat das dann gemacht, hat gesagt, okay, wir können uns immer irgendwas ausdenken, können den irgendwie immer wieder zurückschreiben, irgendwas, ja nach dem Motto, irgendwie kriegen wir den Joker schon zurück, wenn wir ihn unbedingt wollen oder irgendwas in der Richtung. Gut, dann kommt natürlich dann hinzu, dass die Leute immer wahnsinnig teuer werden. Also das hat ja später das MCU schmerzlich. Oder einfach schon wahnsinnig teuer sind, ne? Ja. Also Jack Nicholson hat das ja ganz clever gemacht. Ja, erstens Jack Nicholson, aber ich habe gerade tatsächlich an Tony Stark gedacht. Also wenn Tony Stark nicht gestorben wäre, dann hätten die Filme irgendwann keinen Gewinn mehr gemacht, weil halt Robert Downey Jr. so viel. Ja, ist jetzt übertrieben, aber es ist halt schon ein sehr hoher Kostenfaktor irgendwann. Klar, wobei, wie jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel noch an diese Phase denken, wie jetzt 89 oder eben 91, wo die Comic-Verfilmung wirklich noch, ja, wo die Studios zumindest meinen, sie bräuchten wirklich noch eine Art Überzeugungsarbeit zu leisten, damit Leute sich eine Comic-Verfilmung angucken. Ja, das war alles immer noch so ein bisschen, ja, so. Ja, und deswegen brauchten, ne, wir brauchten Marlon Brando und Gene Hackman für Superman, um zu zeigen, das ist ein legitimes Projekt hier. Wobei das ja 79 war, das ist ja, ja noch 10 aber, Jahre. Ja, aber du siehst, dass sich innerhalb von 10 Jahren nicht großartig was getan hat, weil man 10 Jahre später immer noch gesagt hat, ich brauche sowas wie Jack Nicholson. Kim Basinger. Genau, ja. Sonst. Also das brauchen wir immer noch. Wir brauchen Danny DeVito, weil Michael Keaton, ich meine, heute würde man sagen, ey, Michael Keaton ist ein Grund hinzugehen. Ja. Damals nicht. Auch nach Beetlejuice nicht. Ja, und ob man bei, gehen die Leute sich einen Batman-Film angucken? Ja, aber sind das genug Leute? Hm. Ja, wenn wir die Batman-Fans plus die von Jack Nicholson haben, plus die von und so weiter. Ja gut, wobei man natürlich schon sagen muss, vor 89, wenn du da gehört hast, was Batman-Film, soll ich mir jetzt hier Batman hält die Welt im Atem im Kino angucken? Ja. Ne? Das ist halt immer noch, die mussten da echt erstmal ein Image etablieren. Aber das Interessante ist nicht Comic-Leser. Ja, nur das Interessante ist eben, dass obwohl Hollywood immer so auf dieses Geld eben guckt, dass man eben nicht gesagt hat dazu, also den bringt ihr nicht um, weil ich will da auch noch Film 4, 5, 6, 7, 10 noch machen. Das ist ein bisschen, also ich persönlich finde es schade. Es ist, zumindest es ist für ein Cameo wäre es nett gewesen. Es wäre nett. Batman Forever. Ja. Val Kilmer. Iceman aus Top Gun. Und The Saint. Ja, aber später. Das war aber später. Der war gut. Saint, ja, der war auch nicht schlecht, der Film, aber Saints ist 95, glaube ich, oder so. Ja, echt? Aha. Okay. Das ist, glaube ich, gar nicht 95, 96. Also es ist gar nicht so weit auseinander. Gut, Nicole Kidman war sehr, sehr hot. Nice. Hot. Damals konnte man sie sich nur angucken, heute. Das ist persönliche Meinung. Sie sah sehr natürlich aus heute, eher weniger, weil gut. Plastic Surgery, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sag jetzt mal, wenn man schaut in der Besetzung. Wenn Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman, Val Kilmer, auch durch Top Gun, den kannte man halt auch. Chris O'Donnell, okay, gut, den kannte halt noch keiner. Die einzige Konstante war halt Michael Goff, ja. Alfred und Commissioner Jordan. Ja, Per Tingle als Commissioner Gordon. Genau. Ja. Auf den Namen wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja. Das war halt so die einzige Konstante. Der Film ist für mich massiv musikalisch angekündigt worden, weil da war halt dieses Seal Kiss from a Rose Lied, lief rauf und runter im Radio und halt dieses Love Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me von U2. Ja. Also der Film war schon bei mir komplett angekommen, lange bevor er überhaupt... Und das war sehr, sehr clever. Ja, das war auch sehr neu damals. Ja. Also relativ neu. Relativ neu, ja. Aber das war extrem clever. Also man hat wirklich gesehen, es wurde über Namen verkauft. Ja. Also vor allem Seal, diese beiden Lieder, die haben im Film überhaupt nichts zu sagen. Also die laufen im Abspann. Ja, ja, ja. Ne? Aber nichts gegen die Lieder, ich mag die Lieder. Ja, aber klar. Ja. Aber wirklich, wenn man schaut, das ist wirklich über Name-Dropping ist das quasi verkauft worden, dass man sagte, wir haben Nicole Kidman, wir haben Jim Carrey. Aber es hat funktioniert. So ich habe die Lieder, ne, ich habe sie gerade erwähnt, ich habe sie sofort, ich kann die noch mitzoomen, ich habe die Melodien noch, also das ist halt drin. Und auch wenn Val Kilmer jetzt eigentlich, ja, ich weiß nicht, lag es daran, dass er blond war, ich weiß es nicht, aber er war für mich nicht Bruce Wayne. Also er war für mich weg von Bruce Wayne, das war... Ja. Also es war halt irgendwie generell, das war halt der komplette Film. Für mich ist Batman Forever nur deswegen nicht von diesem Lauf der schlechteste Batman-Film, weil danach noch ein schlechterer kam. Ja, sie haben schon einiges was ja eigentlich, genau, ich meine, was eigentlich dann der Witz ist, weil der Film, in dem Robin das erste Mal auftaucht, ist Batman Forever. Ja. Der zweite ist Batman und Robin. Ja, das ist sehr, also man kann sehen, dass irgendwann offensichtlich Titel werden beliebig. Ja. So Batman Forever, Batman and Robin, Batman... Also die waren total... Auch Batman Returns. Wo ist der denn zurückgekehrt? War er weg? Ja, weil er auf die Leinwand zurückgekehrt ist. Aber wie gesagt, also die Titel sind sehr generisch da. Die sind sehr, sehr degenerisch. Generisch, so. Ja. Ich muss sagen, ich habe damals, als der Film kam, da wurde er, oder gab es im, vielleicht war das so ein bisschen der Grund, wieso mir der Film dann am Ende nicht mehr so richtig gut gefallen hat. Es gab damals in dem Kino, in dem ich war, es gab dieses Angebot, du kannst Batman Returns, und dann Batman Forever gucken. Also ich, nach einem Film bin ich meistens gesessen. So, und zu einem, ich erinnere mich noch, zu einem wahnsinnig günstigen Preis im Grunde genommen. Und ich habe das gemacht. Ja, aber zum Main Event bist du dann so platt. Also einerseits bist du zum Main Event so ein bisschen, wobei die hatten immer so, die haben den Film gezeigt, dann haben sie 20 Minuten irgendwie so gar nichts gemacht oder halbe Stunde und dann ging es weiter. Das war okay. Ich meine, muss man sagen, als das war, guck mal, war ein bisschen jünger. War das 95? Ich weiß es gerade auswendig. Ja. Ich muss ungefähr um den Dreh rum gewesen sein. Also ich sag mal so, der circa 20-jährige Christian hat sich das angeguckt. Das war okay. Okay. Ja, heute würde ich das nicht mehr machen, aber so. Und du merkst einfach, da hast du nochmal so richtig diesen Gegensatz so richtig mitgekriegt. Ne? Zwischen der Machart der ersten beiden und dann dem. Ja. Das ist wirklich jetzt die Rückkehr des Camp. Also quasi 66 ist wieder da, im Gewand von 95. Ja, also das hat halt wirklich... Also es war quietschebunt teilweise. Also da schon quietschebunt, noch nicht ganz so quietschebunt wie der danach, aber schon sehr, sehr quietschebunt. Ja. Aber wenn man zum Beispiel sich anguckt, das Kostüm von Jim Carrey. Das ist ja wirklich, das Ding von Frank Ocean, nur ein bisschen aus der Batman-Fernsehserie. Nur mal so ein bisschen was dran gemacht, aber ne, sonst nicht. Eine der größten Sachen finde ich halt irgendwie, ich habe bis heute den Eindruck, dass Tommy Lee Jones das Gefühl hatte, er würde den Joker spielen. Ja, ich glaube, das ist aber auch die Anweisung, die er damals bekommen hat. Weil Two-Face ist nicht der Joker und er hat Two-Face so gespielt, als wäre Two-Face der Joker. Ja. Und das ist er nicht. Ja. Also Two-Face ist das ist also, was, dass er dann stand so mit zwei Sektgläsern und jede Gesichtshälfte trinkt und so. Ja, und dann hat er halt eine Frau, die halt total verrufen, dunkel ist, und eine Frau ist halt blonder Engel und so. Nee. Das war Drew Barrymore, ne? War das Drew Barrymore? Ich habe ihn erkannt. Der Engel, okay, war Drew Barrymore. Was insofern witzig ist, weil fünf Jahre später Charlie's Angels, stimmt. 99, 2000. Ja, ja, aber ja. Zu dem Zeitpunkt war der Ruf von Drew Barrymore alles, aber nicht Engel. Ja, aber das war Drew Barrymore. Krass. Ja. Kann sein, dass ich also das... Der Film ist super kurzweilig. Das und wenn du, ja, wenn man ihn irgendwie mit einem Trinkspiel verbindet oder wenn man vielleicht sowieso schon ein bisschen angeschickert, ja, dann kann man richtig Spaß damit haben. Man muss sich jetzt das Ganze nur vorstellen vor dem Hintergrund, da kommen jetzt die Batman-Fans, ja, die kommen gerade aus Nightfall, vom Comic her. Ja, das ist nämlich was man nicht vergessen darf. Die haben gerade die Nightfall-Saga, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ich fasse es ganz kurz zusammen. Die Nightfall-Saga ist halt im Prinzip, da kommt Bane. Bane ist halt extra dafür geschaffen worden, aus Santa Prisca. Santa Prisca, was war Santa Prisca? Im Prinzip auch so eine Art DC-Kuba. DC-Haiti, DC-Kuba. Im Prinzip ist das Gefängnis das DC Guantanamo Bay. Ja. Nur noch ein bisschen krasser. Also die Mafia in der Karibik betreibt quasi eine Insel, wo irgendwie alles geht und man kann auch noch in so einem Knast Leute verschwinden, genau, lassen, aber so richtig verschwinden lassen, die man irgendwie so aus der Welt kriegen, ja, will. Und da ist halt dieser Bane, der ist da geboren worden und total krass. Und dann wird er abhängig von dieser Superdroge Venom, kommt nach Gotham City, kriegt den Wahn, dass er Batman besiegen will, lässt alle Schurken aus Arkham City raus. Batman war schon angeschlagen, weil kurz vorher ein gewisser Joker seinen Robin in die Luft gejagt hat. Das war so der erste Kick. Also Batman war schon angeschlagen. Und schafft es halt dann eben dadurch, dass, also man merkt halt wirklich in dem Moment, wo Bane halt alle Schurken aus Arkham loshält, hat Batman so ein verzweifeltes nein und so weiter. Also man merkt halt wirklich, der ist am Ende. Das hat man im Comic wirklich, genau, gemerkt. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Das war ein ziemlich guter Plan eigentlich. Ja. Also Bane lässt alle raus. Batman arbeitet sich daran ab, versucht alle wieder, genau, sozusagen reinzukriegen. Er greift Batman gar nicht selber an. Also er ist echt im Hintergrund. Es mündet halt dann darin, weil er halt super pumped war und mit dem Venom fast unbesiegbar so schon gewesen ist, dass er halt wirklich Batman nimmt und Batman halt in einer sehr, sehr berühmten Ausgabe, in der Jubiläumsausgabe ist danach. Er hat ihm das Rückgrat gebrochen. Also er nimmt Batman und bricht ihn wirklich übers Knie gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er bricht ihn wirklich wie ein Brett in Stücke. Genau, so. Und Batman ist halt dann auch erstmal, also er hat Glück, dass er halt überhaupt das Ganze überlebt hat. Ne? Genau. Also Alfred halt. Dann geht es halt damit weiter, dass er halt an den kurz vorher auch extra dafür eingefügten Jean-Paul Valley, Azrael, der halt einen uralten Assassinenorden, also nicht Assassin's Creed, sondern so einem DC, Orden von Saint-Dumas, extra dafür auch geschaffen worden. Da gab es halt dieses Shadow of Azrael oder so hieß das, glaube ich. Nee, The Sword of Azrael war das. Genau. Die Serie. Und er übernimmt halt eben das Cape von Batman und wird halt dann der neue Batman. Was Nightwing richtig angepisst hat, weil er hat ja gesagt, so, was ist mit deinen ehemaligen Verbündeten? Hast du sie noch alle? Der Typ ist total instabil. War er auch, weil der ist da komplett abgedreht, hat irgendwie den heiligen Saint-Dumas und seinen Vater, ist zum absoluten Albtraum-Batman geworden, zum Maschinen-Batman im Prinzip. Und da war nämlich diese, ich glaube, 700, DC Comics 700 Jubiläumsausgabe war es, glaube ich. Oder war es Batman 700? Also es war auf jeden Fall, oder 500? Ich habe es vergessen. Du bist hier unser... Ich gucke nochmal nach. Du guckst nochmal nach. Auf jeden Fall war es in der Jubiläumsausgabe, bricht nämlich, also oder besiegt Azrael nämlich relativ einfach Bane. Eine kleine Anmerkung aus dem Schnittraum, es war Batman 500, das Jubiläumsheft. Und dann... Genau, also der Aufhänger, an der das ist einfach der Punkt, diese Story ist super düster, wie gesagt. Zwei Jahre lang. Und das ist das war halt, worauf wir jetzt eigentlich raus wollten. Ja, die Story ist super düster, weil sozusagen da ist dieser Mega-Killer und man schickt sozusagen jetzt, das ist der Grund, so Batman rechtfertigt das irgendwann mal so nach dem Motto, ja, ich habe, wenn Dick Grayson Nightwing sagte, warum bin ich jetzt nicht der neue Batman? Mhm. Ja, du gehst dann dahin, aber du hast sozusagen die gleichen moralischen Vorstellungen wie ich, weil ich habe dich da geprägt. Und wenn du dich mit Bane anlegst, dann wird Bane dich einfach umbringen. Ja. Und das will ich nicht. Und stattdessen haben wir diesen, ich sage jetzt mal, Killer. Ja. Ja. Weil in dieser Ausgabe ist ja das Interessante, dass er erst Batmans Anzug hat. Er hat dann zwar schon diese Handschuhe. Zuerst sieht er aus wie der ganz normale Batman. Legt sich mit Bane an, wird von Bane wahnsinnig verprügelt, kommt aber da weg und baut sich dann das, was nachher der sogenannte Ass-Bat-Suit ist. Also macht sich da seine Version und wird dann eigentlich mit Bane sogar relativ einfach, oder nicht relativ einfach, aber innerhalb der Geschichte wird er dann fertig. Ja. Also er, Azrael, weil er eben sozusagen nicht diesen moralischen Background hat und eben kein Problem damit hat, mit Projektilen da auf den zu schießen und so weiter und so weiter. Er hat dann diese Shuriken immer. Ja, genau. Er besiegt Bane und im Grunde genommen geht es darum, dass Batman dann seine Verletzung nicht nur überlebt, sondern die auch auskuriert hat und kommt wieder und sagt, hör mal, du bist hier mir zu instabil, weil... Er ist auch für den Tod von einem verantwortlich. Genau, Azrael dreht dann auch total durch und die beiden haben dann sozusagen den großen Endkampf, weil Batman sozusagen seinen Titel wieder haben will. Ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist eben diese Story, über Jahre hinweg. Wie es düsterer gar nicht sein könnte. Nightfall Saga, ziemlich düster, auch ein moderner Klassiker. Und dann haben wir Batman Forever. Ja, dann kommt halt Batman Forever raus. Dann kommt Batman Forever raus und man fragt sich halt, was ist das? Ja. Weil das ist halt ein monstermäßiger Schritt zurück. Ja. Es ist halt wirklich... Also es ist ein riesiger Schritt zurück für die Filmserie. Ja, von der Dramaturgie her. Einfach von der Verbindung zwischen Verfilmung und Comic. Weil dieser Film wieder sagt, ja, wir haben jetzt zwei Filme so getan, als würden wir ja das Ausgangsmaterial wenigstens so ein bisschen ernst nehmen. Ja. Und jetzt? Und jetzt zeigen wir euch aber wieder, nee, das ist, wir sind doch wieder Hollywood. Und im Grunde genommen, euren Kinderkram, da lachen wir jetzt drüber und machen lustige Filme, wo sich die eigentlich mehr zum Affen machen. Ja, es ist halt wirklich... Und das Verwunderliche an der Sache ist eigentlich A, dass man das überhaupt gemacht hat. Und B, dass man davon nicht wieder abgekommen ist nach einem Film, sondern dann tatsächlich noch ein... Der war sehr, sehr... Aber das war halt dieses Name-Dropping und mit der Musik, der war sehr erfolgreich. Ja, und weil Batman Returns eben auch ein erfolgreicher Film war. Ja, weil Batman Returns eben auch ein erfolgreicher Film war. Die Leute sind ja dann hingegangen und gesagt, oh ja, der nächste, da ist der nächste Batman. Ja. Und den gehe ich mir angucken. Und dann haben sie aber gemerkt, dass das eben Käse ist. Aber das merken sie natürlich erst, nachdem sie erst eine Kinokarte gekauft haben. Und das war Joel Schumacher. Oder Schumacher. Ja. Der Typ hat Falling Down gemacht. Der hat, was hat er noch gemacht? Nicht Auflegen hat er gemacht. Also das ist eigentlich ein Regisseur, der hat's richtig. Der kann richtig gute Sachen machen. Ja gut, er hatte richtig gute Schauspieler. Er hatte ein gutes Bühnenbild. Ja, aber Studio hat halt gesagt, ach so, auch Gotham City war zwar immer noch monumental, aber es war Blödsinn geworden. Also das war halt, später wird es noch schlimmer, aber das waren halt Figuren, die waren so absurd riesengroß. Das war halt... Ja, das Interessante ist einfach dabei, dass man hingeht und sagt, also wir haben da sozusagen die düsterste Figur. Aber hör mal, also die Filme, die ihr macht, das ist mir alles zu düster hier. Ja. Ihr müsst das unbedingt heller machen. Ja, ja, ja. Okay. Ja, das ist so... Wie wohl irgendwie mal das, wie der Fernsehsender, als man damals diese Droids Fernsehserie bei Star Wars. Das ist uns zu sehr Star Wars. Es ist eine Star Wars-Serie. Ja, also. Naja. Batman und Robin. Ach komm, das schaffen wir doch. Auch wenn wir jetzt schon über eine Stunde haben. Batman und Robin. Bat-Kreditkarte sagen, da haben sich andere schon deutlich drauf. Gib mir ein Zeichen. Welches? Bei Rinnen, Nässe, Rutschgefahr? Ja, oder diese tödlichen Rennen, die Barbara Gordon dann halt über die Statuen drüber macht. Also das sind Statuen, die so riesengroß sind, dass man da Rennen drüber fahren kann. Ja. Aber auch, man hat auch hier wieder massives, also man hat auch wieder versucht, das Ganze über Namen zu verkaufen. Ja. Ne, indem man halt eben die damals sehr, sehr en vogue, wie soll man sagen, Alicia Silverstone dazu geholt hat. Man hatte Alicia Silverstone. Ja. Vor allem, wir hatten Arnold. Wir hatten Arnold Schwarzenegger. Wir hatten George Clooney, der zu dem Zeitpunkt halt auch... Und wir hatten Uma Thurman. Uma Thurman hatten wir. Und wir hatten, ja, wir hatten sogar drei Schurken in dem Film. Ja. Weil irgendjemand den... Ich weiß nicht, was die geraucht haben, aber... Weil irgendjemand Warner Brothers gesagt hat, hör mal zu, da gibt's diesen Comic... Ja, da gibt es diesen Comic, diesen Nightfall-Comic, wo wir eben erzählt haben. Genau, wir brauchen Bane. Und dann bauen wir doch also, mal Bane in den Film. Genau, weil diesen ganzen Ausflug, den wir gemacht haben mit Bane eben, der war ja nicht einfach so, weil wir da jetzt einfach nur mal was erzählen wollten, sondern Bane ist in diesem Film. Ganz genau. Und der verrückte Chef lass mich nicht lügen, dieser verrückte Forscher, war der nicht in einer anderen Serie Lex Luthor? Komme ich vielleicht mal drauf zurück. Ja, also muss man sagen, das Ding, das... Irre. Also, Wahnsinn. Ich will das Zeug. Ich bin bei dem Film eingeschlafen. Das Zeug, das die genommen haben, Wahnsinn. Das Zeug. Für mich persönlich gibt es halt eine Sache, die den Film so ein bisschen charakterisiert. Mhm. Und das ist halt, also was falsch ist an dem Film und warum es nicht Batman ist. Da kommt irgendwie, Batman kommt rein und sagt, Hi, Freeze. Und das ist das Gegenteil von dem, was Batman will. Batman möchte obskur sein, Batman möchte Angst machen mit seinem Outfit. Also der Comic-Batman. Und er möchte nicht fröhlich die Leute begrüßen. Und man hat irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, was es war, aber es war irgendwie, es hat noch fataler an die 66er-Serie erinnert, aber in negativer Hinsicht. Also er ist sogar, und das war das ganz große Problem, er ist einfach sogar über 66 hinausgegangen, yeah. Weil einfach Elemente da waren, da wären die 66 nicht mal drauf gekommen. Und sie also haben ich sag jetzt mal, wer baut Batnipple? An die... Oh, die Bat-Nipple, stimmt. Ich habe die Bat-Nipple vergessen. Und ich meine, wenn man das sieht, kannst du ja die Abspannszene, die hatten das ja in Forever etabliert. So, ja, ja. Dann kommt Batman, die laufen und dann in Zeitlupe. Genau. Und in dem anderen auch, du siehst, wie die Ohren wackeln. Genau. Die Einzige, die keine Bat-Nipple hatte, war Barbara Batgirl. Ja, das war ja dann Sexismus. Das war noch der Witz dabei, ne? Ja, aber du kannst wirklich noch sehen, dass du siehst in dieser Zeitlupenaufnahme dann nachher, wie die Ohren an Batmans Kapuze... Muss ich nochmal reingucken. Wie die wackeln. Also niemand würde das machen. Niemand. Ja, und es gab auch keinen Grund. Also es war ja nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, in dieser Zeit hätten sich die Comics so stark verändert. Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Genau das Gegenteil war der Fall. Ich weiß nicht, wo wir da sind. Sind wir da schon bei Cataclysm oder kurz davor? Ja, so um den Dreh. Also so lang bis also Cataclysm, ganz Gotham wird halt. Genau, also wir sind weiter richtig dunkel unterwegs. Ja. Also die Comics könnten kaum düsterer sein. Zu dem Zeitpunkt war es halt... Ja, also wir sind da richtig düster unterwegs und die Filme, also man hat das Gefühl, die Comics werden immer dunkler. Ja. Und die Filme werden immer poppiger. Also man sieht das an den Farben, das ist eine Zelluloid, auf Zelluloid gebannte Lolli-Fabrik. Ich bin in dem Film eingeschlafen. Ja, ja. Ich meine, dank dieses Films weiß ich, dass der Eismann klingelt nur zweimal. Ja. Ja. Ich meine, was hat die Dinosaurier ausgelöscht? Die Eiszeit. Stimmt gar nicht, aber die Eiszeit war es. Ja, also es ist fürchterlich. Es ist absolut fürchterlich. Also sie haben, man merkt mal wieder, das haben sie ja beim vorherigen Batman schon angefangen, Tim Burton, kann man drüber sagen, was man will, aber er hat zumindest seine Figuren verstanden. Also er hat verstanden, was den Joker so ein bisschen ausmacht, aber Joel Schumacher hat Two-Face nicht verstanden. Der hat den Riddler nicht verstanden, weil der Riddler ist irgendwie, ich weiß nicht, was das war, aber das war eher Freakazoid als der Riddler. Mhm. Dann hat er Bane absolut nicht verstanden. Bane war im Prinzip ein komischer Typ. Das war eigentlich so ein mexikanischer Wrestler, mhm, der nichts zu sagen hatte und irgendwie eigentlich nur der Minion gewesen war. Am nächsten dran war noch Poison Ivy. Die ging noch einigermaßen. Ja. Auch wenn sie konnte es auch nicht mehr retten. Arnold Schwarzenegger war völlig daneben, weil Victor Freeze ist halt... Er ist ja eigentlich so eine richtig tragische Figur. Das ist eine tragische Figur und er ist vor allen Dingen nicht blöd. Nee, er ist nicht blöd und er ist ja eine tragische Figur. Und man hat das ja versucht, so ein bisschen da unterzubringen, aber das war dann alles so schmalzig. Mhm. So, ja, und ich habe dann am Ende noch eine Möglichkeit gefunden und dann... ja, und dann rettet er den Butler von Batman. Und ja, es ist so schade es ist, weil wie gesagt, von Personal her, mhm, wie gesagt, Clooney, Schwarzenegger, mhm, Thurman und so weiter. Das ist ja richtig gut. Da ist ja richtig was an den Start gebracht worden. Es ist nur, wenn man wirklich Batman-Fan ist, es ist so absolut respektlos gegenüber. Ja. Also hätte man jetzt... Ich fand ja den Twist in den... Also ich weiß gar nicht, ob es schon immer so gewesen ist, aber ich fand den Twist interessant mit Norma Freeze. In den Comics ist es ja später zumindest so gewesen, dass Norma Freeze einfach nur eine Mitarbeiterin war, auf die Victor irgendwie stand. Ja. Ich glaube, die hieß auch gar nicht Norma Freeze. Also die ist aber gestorben und Sam hat versucht, die zu retten. Die war nie seine Frau. Das ist eine komplette Wahnvorstellung. Ja. Das ist halt, der ist ja komplett irre. Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist nur, wie gesagt, das ist das, was die Sache so ärgerlich macht. Weil hätte man jetzt irgendwer, ich sag mal, von einem anderen Studio oder selbst von Warner das selber machen, und die sagen, wir machen eine Parodie. Ja, also jetzt nicht mal, dass sie sagen, es ist Batman, du siehst, das ist Batman, wir nennen das alles um. Ja. Das wäre ja noch witzig. Also wenn du, sag ich jetzt mal, bist wie Galaxy Quest, wo du genau siehst, was das eigentlich ist, wenn du jetzt eine Parodie machst und du sagst, ja, also eigentlich bist du Batman, du heißt jetzt anders, weil und so weiter und so weiter, dann wäre es ein richtig witziger Film, weil man würde sagen, ey, guck mal, die karikieren jetzt so ein bisschen die Klischees. Aber dafür nimmt er sich dann teilweise dann doch wieder zu ernst. Da nimmt er sich dann wieder zu ernst für. Ja. Auch wenn er ein paar witzige Szenen hatte, also ich fand es halt lustig, wo er halt komplett Gotham City einfriert. Und dann, also wie er es halt gemacht hat, also der Hund pinkelt halt an den Hydranten, wird eingefroren währenddessen. Ja. Und dann wird er wieder aufgetaut von der Sonne und dann pinkelt er zu Ende und läuft halt einfach weiter. Ja. Aber halt ich sag mal, dieses wir klappen jetzt einfach Schlittschuhe aus den Stiefeln aus. Ja, das also hat da doch sind jeder wir, dabei. Da sind Hast wir wieder. Nicht? Ich arbeite dran. Aber dann sind wir wirklich, also wir sind wirklich wieder beim Anti-Hype für Spatspray, wo wir ganz am Anfang der Folge schon mal waren. Dass er ein extra Wärmesuit hat und so weiter. Ja. Also wir sind wirklich im großen Bogen nach quasi 30 Jahren sind wir, wenn man guckt, von 66 in die Mitte der 90er. Wir sind wieder quasi bei Null angekommen. Genau, und damit haben wir für unsere Folge auch einen wunderbaren Bogen geschlagen. Wunderbar. Wir haben nämlich beim Goofy Batman angefangen und sind jetzt wieder beim Goofy Batman gelandet. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Wo wir hoffentlich nicht bleiben. Nee, hoffentlich nicht. Aber das machen wir in einer weiteren Folge, denn wir haben jetzt schon, fast 75 Minuten. Noch nicht ganz, aber bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann geht's weiter mit Batman. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Geekplätzchen.